Sechs heißt das für dich mindestens ewig, ewig. Doch die Zeit allein wär mir mit dir viel zu wenig, wenig. Wenn uns etwas in Frage stellt, schmeißt du's raus aus unserer Welt. Ehe wir streiten, bleibst du Liebe stumm, sag warum. Ich will's ehrlich und klar, das ist meine Art zu lieben. Bin nie mit dem Strom getrieben, ich halt sehr viel aus. Ich will's ehrlich und klar, nur wer frei ist, nutzt die Flügel. Für den Mann in deinem Spiegel wär ich gern. Dass wir Ehrlichkeit brauchen, ja, das wissen wir beide, beide. Ich verdräng keinen Schmerz, weil ich dann drunter leide, leide. Ich würd durch die Hölle gehen, damit wir den Himmel sehen. Doch ich brauch dein Vertrauen dazu, bin doch wie du. Ich will's ehrlich und klar, das ist meine Art zu lieben. Bin nie mit dem Strom getrieben, ich halt sehr viel aus. Ich will's ehrlich und klar, nur wer frei ist, nutzt die Flügel. Für den Mann in deinem Spiegel wär ich gern. Ein Zuhause. Mach dir endlich klar, es ist wahr. Keiner kennt dich wie ich, liebt dich wie ich. Bleib wie du bist. Keiner kennt dich wie ich, liebt dich wie ich. Ich halt sehr viel aus. Ich will's ehrlich und klar, nur wer frei ist, nutzt die Flügel. Für den Mann in deinem Spiegel wär ich gern, gern ein Zuhaus, wär ich so gern, gern ein Zuhaus.